Knochenbrüche. Knochen brechen fast ausnahmslos in extremen Bewegungssituationen. Auto, Motorrad, Sportsturz, durch mechanische Außeneinwirkung. Der Bruch führt sofort zu einer längeren erzwungenen Ruhe. Jeder Knochenbruch führt zu einer Unterbrechung der bisherigen Bewegung und Aktivität und zwingt zur Ruhe. Aus dieser erzwungenen Passivität und Ruhe sollte möglichst eine Neuorientierung erwachsen. Der Bruch zeigt deutlich an, dass ein notwendig gewordenes Ende einer Entwicklung übersehen wurde, sodass der Körper den Abbruch des Alten zeigen muss, um dem Neuen zum Durchbruch zu verhelfen. Der Bruch unterbricht den bisherigen Weg, der meist durch zu hohe Aktivität und Bewegung gekennzeichnet war. Man hat die Bewegung und Belastung übertrieben, überdehnt und überdreht. So summiert sich auch beim Bruch die Belastung oder Bewegung so lange, bis der schwächste Punkt nachgibt. Der Knochen repräsentiert im Körper das Prinzip der Festigkeit, der haltgebenden Normen, aber auch der Erstarrung, der Verkalkung. Überwiegt im Knochen das Prinzip der Starre, also Kalk, wird der Knochen brüchig und kann gerade deshalb seine Funktion nicht mehr erfüllen. Ähnlich verhält es sich mit allen Normen. Sie sollen zwar Halt vermitteln, können es aber gerade dann nicht mehr tun, wenn sie zu sehr erstarren. Ein Knochenbruch zeigt auf der physischen Ebene an, dass eine überstarke Erstarrung der Norm im psychischen System nicht bemerkt wurde. Der Mensch wird dadurch zu steif, zu starr und unbeugsam. So wie eine Tendenz besteht, dass der Mensch sich mit zunehmendem Alter immer mehr auf seine Grundsätze versteift und seine psychische Anpassungsfähigkeit immer mehr verliert, nimmt analog auch die Verkalkung der Knochen zu, sodass die Gefahr der Knochenbrüche wächst. Den Gegenpol dazu repräsentiert das kleine Kind mit seinen biegsamen Knochen, die so gut wie gar nicht brechen können. Das Kleinkind besitzt auch noch keine Normen und Maßstäbe, in denen es erstarren könnte. Doch wenn ein Mensch in seinem Leben zu unbeugsam wird, so korrigiert ein Wirbelbruch diese Einseitigkeit. Es wird ihm das Rückgrat gebrochen. Dem kann man vorbeugen, indem man sich freiwillig beugt.